Es ist 7 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Kerstin Fischer. Guten Morgen. Die 7-Tage-Inzidenz hat heute bundesweit die Marke von 100 überschritten. Sie liegt jetzt bei 103,9. Morgen steht das nächste Bund-Länder-Treffen an, um über die weitere Strategie in der Corona-Pandemie zu beraten. Klaus Janssen, WDR aktuell. Bundesforschungsministerin Karliczek hat alle Teilnehmenden des Bund-Länder-Treffens ermahnt, die Vereinbarungen einzuhalten, die Anfang des Monats beschlossen wurden. In der Welt am Sonntag sagte sie, man habe sich darauf geeinigt, Lockerungen ab einer Inzidenz von 100 zurückzunehmen. Das müsse eingehalten werden. Einige Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt wollen dagegen mehr Freiheiten, zum Beispiel private Urlaubsreisen im eigenen Bundesland. In Nordrhein-Westfalen fordert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, Urlaub im Inland zu ermöglichen. Etwa in der Eifel oder im Sauerland. Bundesfinanzminister Scholz ist allerdings gegen Reisen in den Osterferien. Er sagte der Bild am Sonntag, sollten viele Menschen im großen Stil Osterurlaub machen, gefährde das den Sommerurlaub von allen. Die Berliner Philharmoniker haben erstmals seit Monaten wieder vor einem großen Publikum gespielt. 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei dem Konzert erlaubt, das Teil eines Pilotprojekts ist. Für Intendantin Zietschmann ein Projekt von großer Bedeutung. Fast die ganze Welt schaut heute auf Berlin, aus dem Sport, aus der Kultur, wie es geht, wie die Abläufe sind. In der Philharmonie war ein eigenes Testzentrum eingerichtet worden. Jeder Besucher brauchte ein negatives Corona-Testergebnis. Berlins Kultursenator Lederer sagte, man wisse um die Verantwortung, die man habe, aber man müsse auch mal etwas ausprobieren. Und es sind diese Räume mit gut funktionierenden Lüftungsanlagen und Hygienekonzepten. Wo soll man, wenn nicht hier, mal Dinge ausprobieren? Im Fußball hat es gestern einen ähnlichen Testlauf gegeben. Drittligist Hansa Rostock hatte vor etwa 700 Fans gespielt. Polizei und Verein sagen, dass alles gut gelaufen sei. Weitere Meldungen im Überblick. Wer von Polen nach Deutschland einreisen will, braucht ab heute einen negativen Corona-Test. Die Bundesregierung hat wegen der hohen Fallzahlen in Polen die Einreisebestimmungen verschärft. Der Corona-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Ausnahmen gibt es für Berufspendler. Sie müssen sich zweimal wöchentlich testen lassen. Tagelanger Starkregen hat im Osten Australiens die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten ausgelöst. Ganze Ortschaften mussten evakuiert werden. Die Behörden stuften die Lage in Teilen des Bundesstaats New South Wales als Naturkatastrophe ein und ließen Menschen nachts aus ihren Häusern in Sicherheit bringen. In den USA sind 4 Mitglieder der rechtsradikalen Proud Boys angeklagt worden, 2,5 Monate nach dem Sturm auf das Kapitol. Ihnen wird unter anderem Verschwörung vorgeworfen. 5 Menschen starben, als Anhänger des damaligen Präsidenten Trump das US-Parlament angegriffen hatten. Cosmo aus der Region. Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler setzen heute mit einer Street-Art-Aktion an der Rheinuferpromenade ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit. Anlass ist der Internationale Tag gegen Rassismus. Moritz Berner, WDR Düsseldorf. Die Schülerinnen und Schüler wollen den Hashtag Rassismus tötet mit Kreide in mehrere Meter großen Buchstaben auf die Düsseldorfer Rheinuferpromenade schreiben. Ein Künstler hat die Umrisse der Buchstaben entworfen, die auf dem Asphalt erst vorgezeichnet werden. Beim Ausmalen in bunten Farben können dann auch Passanten spontan mitmachen. Mit der Aktion wollen die Schüler daran erinnern, dass viele Menschen immer noch aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Kultur oder ihres Glaubens diskriminiert werden. Der Schriftzug wird anschließend mit einer Drohne gefilmt und dann über soziale Netzwerke geteilt. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Morgen ist es meist grau oder neblig trüb, teils auch nass. In den Bergen kann etwas Schnee fallen. Ab dem Mittag lockern die Wolken auf und der Regen zieht Richtung Rheinland-Pfalz ab. Der Wind weht in frischen bis starken Böen. Die Höchstwerte in Olpe 5 Grad, in Wuppertal 7 und in Moers 9 Grad. Morgen bleibt es grau, trüb, zeitweise kann es auch leicht regnen. Wolkenlücken mit Sonne sind eher die Ausnahme, bei 5 bis 10 Grad, im Bergland 1 bis 4 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo, der Sound der Welt. düşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Sarıl bana sevgilim, yazdığım son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Sevgilim, yazdığım son satır sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Hor gibi yaksan bile beni baştan yine. Su olup aksan bile sevgilim. Kor gibi yaksan yine. Sar beni baştan yine. Su olup aksan bile sevgilim. Bir gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim sana ama engeldi zaman. Kalbin buz gibi benden uzak. Anlattım derdimi bitiremedim. Ağladım ağladım hiç gülemedim. Son çare bu aşkımıza. Sarıl bana sevgilim, yazdığım son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Her yer karanlık ama korkma sarıl bana. Sevgilim, yazdığım son satır sana. Sarıl da artık bitsin bu hasret. Hor gibi yaksan bile. Sar beni baştan yine. Su olup aksan bile sevgilim. Kor gibi yaksan yine. Sar beni baştan yine. Su olup aksan bile substance. It's easy when the love don't hide. No, I to learn from my mistakes. Company creates companions. So right, yeah, baby, both say I love your smile. Girl, I love it when you smile. Go like night. Tell me cause it feel right. Say you need me in your life. Your whole life. You do whatever I say. You would never hurt me. Loving made me feel amazing inside. Oh, I. You're the only one I need. And the only one I see. Love the way you talk to me. And I love your energy. Cause you make it look easy. My my everything, babe, believe me. There ain't nothing I won't give, ain't nothing I won't do. You're the only one for me, nobody else but you. Cause you made me feel lucky. You know it's yours, baby, just me. Trust me, I know I love your laugh, yeah. I love it when you smile. Say, I would do anything for my love, yeah, yeah. I would do anything for my love, yeah. Oh, Lord, run inside the beating up in flames just to play with my love, yeah, yeah, yeah. I would do anything for my love, oh, Lord. You're just a blessing to me. I thank Baba God for your love. Hold on, my baby. Show me what I couldn't see. My love for you can never go blind. I wanna be by your side. Tell me where you need me, baby. I go to your side. Kiss you every morning, baby. I go hold you tight. Treat you like no other. Every day, love all our time. Mama gave me forever, be my paradise. Honey, you're my sugar, you the sweet like Caroline. Baby, you're my prisoner, I go give you all my time. Oh, sweet baby G. So loud, so loud. I love your laugh, yeah. I love it when you smile. Say, I would do anything for my aquí. que eu digo pra vocês, um passo de cada vez. Dá pra fazer na coletividade, na manha, onde todo mundo ganha. Coisinha pra levar a vida sem trava. Improviso aqui, um remendo ali. Assim eu tive o que precisava. É tão impossível que pra ficar crível eu tive que juntar várias fitas. Tipo as histórias de lá, que o que tem sofrida tem de bonita. Só nós sabe como que é, certo? Me inspirei em gente da gente que tá no sol quente, num batente cedinho. Da manhã, certo? Busão bem lotado, do passo apertado, correndo atrás de um caminho. Um sonho no peito, um mundo imperfeito, seguindo direito a estrada. É por isso que eu torço, talento e esforço, as meninas, moço, a quebrada. É o que eu digo pra vocês, um passo de cada vez. Morou? O quê? Dá pra fazer uh-huh. A coletividade na manha, na manha, na onde todo mundo ganha. Todo mundo é junto, o que eu digo pra vocês, acontecer. Um passo de cada vez. Tem que fazer sopa tudo que é lá. Dá pra fazer na coletividade, na manha, certo? Onde todo mundo ganha. I promise this, no strangers, none of them. Blood those fires of doubt with the faith of winds of dreams. I swim accomplishments. We gotta win, we gotta win. Learn how to change your name. One day might have to say to cut, drop on my cool bit. If you get the opportunity to, then when it's all over, at least we can say it was fun. É o que eu digo pra vocês, um passo de cada vez. Dá pra fazer na coletividade, na manha, onde todo mundo ganha. É o que eu digo pra vocês, um passo de cada vez. Dá pra fazer na coletividade, na manha, onde todo mundo ganha. Cabeça no céu, pronto pra cumprir meu papel. Dá pra fazer, pé no chão, cabeça no céu, pronto pra cumprir meu papel. Dá pra fazer, pé no chão, cabeça no céu, pronto pra cumprir meu papel. Dá pra fazer. Cosmo, der Sound der Welt. There are what 8 billion people in the world, all of those love music. Different types, but they all love music. Rivés sur écran, hypnotisés comme des morts vivants. Mutants dépités, déportés sur bateau, des mâts et pétrifiés devant la défaite annoncée. Les yeux violets d'images vilaines, devant avaries et lames délavées dans la lessiveuse de billets. Chaque jour qui vient, un nouveau phare s'éteint et rejoint le chemin qui mène à l'autoroute des pandas. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains tétanisés. Les humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, déshumanisés. Les humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, tétanisés. Nos vies avalées, dévalues au gré des marées qui ramènent les corps sur les barbelés. Des armées sans hommes avilissent des humains sans âme dont la flamme s'est diluée. Le monde se lisse, hisse, les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé. Des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face au gouffre qui s'ouvre sous nos pieds. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, tétanisés. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, tétanisés. Les femmes là, ton ami là, on se loue du terre. Ne m'ayons pas, il pas facile. Dévalue au gré des marées qui ramènent les corps sur les barbelés. Des armées sans hommes avilissent des humains sans âme dont la flamme s'est diluée. Le monde se lisse, hisse les parvenus au sommet d'un palais qui s'est vidé. Des humains désœuvrés amassés dans l'impasse face aux pauvres qui s'ouvrent sous nos pieds. Des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains, des humains. Play.

thinking up a master plan. Cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pockets, all my money is spent. So I dig deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence, thinking how can I get some dead presidents. I need money. I used to see a stick up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling, cause still don't nothing move but the money. Cause now I've learned to earn, cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. And if I strive, then maybe I stay alive. So I walk up the street, whistling this, feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a tape of me and Warren G in a big fat plate of chicken wings, cause that's my favorite thing. But without no money, man, that shit's a dream. Cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I've made. Soon as I bust them, see if I got pull, I hit the doghouse, cause I'm paid in full, full, full. Here I am, woo, trying to have some things. So what you need is some game to get your money, man. Oh baby, in the world of paper, paper. Your face and I try to make you warm, cause you always got what it takes to act like some kind of hard ass clown. This music to me is God. Cosmo, der Sound der Welt. Senta-lhe um ponto, uma história me jantra que vera, quando me ouvir nesse que ele era. Eis segma quem te conta um ponto, sempre te acrescenta-lhe um ponto, uma história me jantra que vera, quando me ouvir nesse que ele era. Ele tava a tempo de gerar a pacote, mas hoje na banheira vinha rena. Deixa eu ir a cama e ele é morte e fena. Vejo só na era morte. Ele tá a tempo de gerar a pacote, mas hoje na banheira vinha rena. Deixa eu ir a cama e ele é morte e fena. Sentar, os de vida já branta a matar. Até que já correu hoje na estancha. Da pizza a bola bata na canja. Um tempo acrescentar, os de vida vida já vrata mata. Na texão correu hoje na estancha. Já pisa a bola, vai estar na canja. Toda coisa agora tá mudando. Toda coisa tá modernizando. Até que ele vidinha de minha jova. E tá pintar pra bravas novas. Toda coisa tá modernizada. Até que ele vidinha de minha chova. E tá pinta pra bravas novas. Seen enough of it. People compromising with their hearts. You don't have to do this. Don't you know there's wisdom, greatness, and divinity in every corner of your soul. Your soul. Wisdom, greatness, and divinity in every corner of your soul. Wisdom, greatness, and divinity in every corner of your soul. Just sit still and listen. Wisdom, greatness, and divinity. To these words are wisdom from your soul. بعد الشب دور السلام Yeah. Okay. Vivo sin ataduras, aunque vivo a duras penas. Tengo miedo a las alturas. La fama marea, que es lo que te choca de mí. Yo siempre ando low key. Observe ese hate en ti, que hace que tu visión se bloquea. Ideas mi mente bombardea, la esperanza tambalea. La fe me pone de pie en el mundo de afuera. No sobrevive cualquiera, suerte de seguir aquí. En la jungla de asfalto, poniendo mi voz en lo alto, causando un impacto. Soy la gota que derramó el vaso, no me tumbó ni un fracaso. Subimos paso a paso, ya no puedes ignorarlo. Soy la gota que derramó el vaso, no me tumbó ni un fracaso. Subimos paso a paso, y no puedes evitarlo. Hey. Tambalea, todo se tambalea. Soy la gota que derramó el vaso, se chorrea. Todo se tambalea, todo se tambalea. En el universo no hay coincidencia. No entiendo por qué tú ves la diferencia. Tú creas la guerra y yo resistencia. Culpable hasta demostrar mi inocencia. Religiones que buscan penitencia de aquel que se opone a lo que ellos imponen. Hay miedo que existan otras opciones, porque el corazón no entiende de razón. Vas a cuestionarme, apuntarme un dedo. Ligera me muevo, no me importa un bledo. Hago lo que quiero en estilo excedo. Fuck tu dinero, mi arte es primero. Fuck tu dinero, mi estilo es sincero. Empezamos de cero. Tú me hiciste de menos ayer, pero yo me aferré. El tope es el cielo. Tambalea todo, se tambalea. Hasta que derramó el vaso y se chorrea. Todo se tambalea, todo se tambalea. Tú me rechazaste, porque soy tu verdad, soy tu verdad. Y tú no me conoces, tú me rechazaste, porque soy tu verdad. Todo lo que hago por ti, aunque tú tengas pena de mí. Yo te conozco desde antes de que la gente creyera que todo lo que tú haces es un proyecto de Dios. Es un proyecto de Dios, es un proyecto de Dios. Todo se tambalea, se tambalea. De ti, todo lo que yo perdí para llegar hasta aquí, pero en paz no quieren dejar vivir. Todo lo que yo perdí para llegar hasta aquí, no se van a deshacer ya de mí. Gota a gota y llovió, no creyó hasta que lo vio. Gota a gota y llovió, aguacero con mi flor. Tell your man that you'll be right back. Don't be asking questions. 6 feet, but I ain't distant. Hopping off the porch. I don't know where I'm going. Skate people. Bow, bow, bow, bow, bow. Cosmo. Nachrichten. Mit Kerstin Bonn um 8 Uhr. Bund und Länder streiten über Corona-Kurs. Schulen in Wuppertal schließen wieder und das Wetter ist neblig und nass.